Das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung hält die Aufrüstung der Bundeswehr mit digitalen Angriffswaffen für ziemlich problematisch. Und deshalb ist auch die kürzlich bekannt gewordene strategische Leitlinie Cyberverteidigung des Bundesverteidigungsministeriums unter Experten sehr umstritten. Zwei Informatikervereinigungen haben die Leitlinie sogar schon abgelehnt. Wie wird denn das Strategiepapier innerhalb der Bundeswehr diskutiert, Peter Welchering? Unter der Decke wird das diskutiert, das muss man ganz klar so sehen und sagen. Es wird nicht offen debattiert, besprochen, denn viele Soldaten haben schlicht Angst. Angst vor beruflichen Nachteilen und Angst vor Repression. Es war schon fast abenteuerlich, mit Soldaten der Abteilung Informations- und Computernetzwerkoperationen über die Aufrüstungsstrategie überhaupt zu sprechen. Also die Soldaten zu treffen war beispielsweise nur unter klandestinen Umständen möglich. Und die Soldaten wollen nicht zitiert werden, die wollen nicht genannt werden, auch natürlich nicht mit Namen. Und sie haben überwiegend zwei Ängste geäußert. Dass sie einen massiven Schuss vor den Bug kriegen, wenn sie sich mit dem Papier von Verteidigungsministerin von der Leyen auch nur beschäftigen. Und dass sie im Zweifelsfall eine digitale Angriffsstrategie umsetzen müssen, die sie falsch finden. In der Abteilung Computernetzwerkoperationen, da sind die meisten Soldaten sehr nachdenklich. Sie wollen einerseits die Bundesrepublik Deutschland vor Cyberangriffen schützen, aber andererseits, man lässt sie nicht mit der richtigen Strategie, von der sie meinen, das ist die richtige Strategie. Das ist so eine Gefühlslage, die ich sehr stark mitgenommen habe. Die Truppe fühlt sich von der Politik im Stich gelassen, denn die Politik muss auch mit den Soldaten darüber diskutieren, welche digitalen Waffen eingesetzt werden sollen und welche nicht. Und diese Diskussion, die wird zurzeit einfach nicht geführt. Dabei sollen Leitlinien ja eigentlich den Primat der Politik bei der Bundeswehr sicherstellen, die als Parlamentsarmee organisiert ist. Die Leitlinie Cyberverteidigung sieht auch offensive Maßnahmen vor, um gegnerische Kräfte im Cyberraum behindern und bekämpfen zu können. Und solche offensiven digitalen Waffen, die sollen von der Abteilung Informations- und Computernetzwerkoperationen eingesetzt werden. 2006 wurde sie gegründet. Ihr Dienstsitz ist die Tomburg-Kaserne in Rheinbach bei Bonn. Dort hat man die Argumente gegen das Strategiepapier aufmerksam verfolgt. Digitale Waffen setzen Computer- oder Rechnernetzwerke außer Betrieb. Sie manipulieren Daten und Software. Sie zerstören Server und Netze. Davon sind auch sogenannte kritische Infrastrukturen in unserer Gesellschaft betroffen, etwa die Stromversorgung, die Verkehrssteuerung, die Flugsicherung, Banken, Wasserversorgung oder Stahlwerke. Das alles muss vor digitalen Angriffen geschützt werden. Und auch die Bundeswehr selbst muss sich und ihre Infrastrukturen viel besser schützen. Informatikprofessor Hartmut Pohl von der Gesellschaft für Informatik gibt ein Beispiel. Der Panzer fährt ohne Computer nicht mehr. Die Munition wird gesteuert. Da ist ein Prozessor drin in der Rakete oder in der Munition generell, die Munition steuert. Wenn in dieser Software, wofür sie auch immer eingesetzt wird oder in diesen Programmen eine Sicherheitslücke vom Gegner erkannt ist, dann lässt er die Munition zurückfliegen zum abschießenden Panzer und dann zerstört er sich praktisch selber. Damit das nicht passiert, sollen die gegnerischen digitalen Waffen und ihre Feuerstellungen zerstört werden. So sehen das die Spitzenmilitärs im Berliner Bendlerblock und auf der Bonner Harthöhe. Deshalb wollen sie im Verteidigungsfall Internet, Knotenrechner und andere Infrastruktur angreifen. Ihr Mittel der Wahl dabei beschreibt Hartmut Pohl so. Das kann man stichwortartig umschreiben mit dem Begriff Killswitch. Das haben wir vor 5 und 10 Jahren diskutiert, ob man sowas machen darf als Staat. Es ist immer gesagt worden, dass der amerikanische Präsident auf den Knopf drücken kann und dann werden zentrale Server im Internet runtergefahren und dann ist der Internetverkehr lahmgelegt. Das kann man landesweise machen, das kann man kontinentweise machen. Das ist keine neue Idee. Und das gilt Pohl zufolge für die gesamte strategische Leitlinie Cyberverteidigung der Bundeswehr. Die Richtlinie klingt, ich fasse das so zusammen, nicht neu. Die Leitlinie ist vor allen Dingen deshalb nicht neu, weil mit ihr ein uralter preußischer Armeegrundsatz einfach ins Digitale übertragen wurde. Angriff ist die beste Verteidigung. Genau das stimmt bei den digitalen Waffen aber nicht mehr, meint Sylvia Jonik vom FIF, dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die Voraussetzungen, um digitale Waffen zu haben, sind Schwachstellen oder die Kenntnis darum. Und diese Schwachstellen sind natürlich auch in den eigenen Systemen. Es ist natürlich immer schlauer, die Systeme zu schließen und die Systeme zu sichern, als Angriffswaffen zu bauen. Doch das defensive Schließen von Sicherheitslücken kommt in der strategischen Leitlinie Cyberverteidigung nicht vor. Stattdessen soll die Bundeswehr im Cyberspace auf Angriff getrimmt werden. Fragt sich, welche Angriffe die Soldaten der Abteilung Informations- und Computernetzwerkoperationen beherrschen. Silvia Jonik. Wer ein Informatikstudium absolviert hat, wer im Grunde genommen gelernt hat, Werkzeuge zu benutzen und sie einzusetzen, kann natürlich auch neue Werkzeuge einsetzen, kann sie auch weiterentwickeln. Und die sind mittlerweile teilweise schon richtig gut und bilden die Leute auch an irgendwelchen Hacker-Tools und Werkzeugen aus. Von daher sind die von den Fachkenntnissen natürlich schon gut, rein technisch im System bedienen zu können, um zu wissen, wie es funktioniert und wie man die Filter setzt, ist das eine. Aber das dann auf Weise einzusetzen, ist die nächste Frage.